SRF Virus. Mental X. Der Mental X nimmt dich jetzt mit auf eine fantastische Reise in die Welt der elektronischen Musik. Er bringt dir exklusive Clubtracks, News von DJs und Produzenten von der ganzen Welt. Hi, I'm James Holden. Hi, I'm Carl Cox. This is Tim Davison. Und er empfiehlt dir die Partys, wo er auch selber mit hingeht. Mental X. Jetzt auf SRF Virus. Home sweet home oder einfach fertig chillt. Nach 6 Wochen Dolce Vita melde ich mich frisch abgebrutzelt wieder vor der Ferien und vor der Sommerpause zurück und somit herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend. Das ist die erste Sendung nach meiner 6-wöchigen Sommerpause und schön hast du eingeschaltet oder du hast gerade jetzt gerade den Podcast runtergeladen. Meine Plattenkiste, die ist wirklich schio bis zum Anschlag gefüllt mit frischen und neuen Sounds. Es sind in den letzten 6 Wochen so viele fantastische Sounds rausgekommen. Es ist so viel wieder musikalisch passiert. Ich habe das gar nicht alles können irgendwie probieren, in 3 Stunden zusammenzufassen, aber ich gebe mein Bestes. Und anfangen wir mit der brandneuen Scheibe von Anjuna Deep, nämlich von Ben Böhmer. Ja, das ist der junge deutsche Star-Produzent, der im Moment wirklich alles rockt. Der neue EP eben auf dem Valve und Beyond House Label rausgebracht und heisst tut sie Dive. Schön reise ich mit. We'll be right back. Berliner Produzent Ben Böhmer mit einem fantastischen Remix für die Jan Blomqvist, Space Between Us. Fantastische Scheibe. Du hast gerade jetzt eingeschaltet. Herzlich willkommen zurück. Meine 6 Wochen Sommerpause sind vorbei. Gut, ich bin heute so ausnahmsweise im neuen Studio, weil genau jetzt, wo ich mit dir rede, hocke ich irgendwo auf Sizilien. Aber natürlich habe ich mir das nicht gehen lassen, zum offiziellen Sendestart gleich deine Sendung bereitstellen. Die kannst du natürlich jetzt schon gratis downloaden als Podcast auf srf.ch/mentlix und selbstverständlich findest du auch gerade Playlisten dazu. freue mich wie ein kleines Kind jedes Mal, wenn der Argentinier, also Marcello Vasami, neue Scheiben rausbringt. Wieso? Naja, weil es für mich ist einer von der underrated DJs und Produzenten überhaupt ist. Also vor allem gerade aus dem südamerikanischen Bereich noch weiter vor dem Herrn Cataneo und bevor es halt die neue Garde, wie zum Beispiel Sound Exile, oder auch von The Menaces gekommen und durchgestartet sind, hat er Marcello Vasami schon sein Land, sprich eben Argentinien, fantastisch vertreten in der Welt von der Elektronik. Aber er ist immer so wirklich sehr zurückhaltend, sehr sympathisch im Underground-Bereich geblieben. Was aber dann ein bisschen ein Problem ist, das kennt ihn einfach niemand. Jetzt hat ihn der Guy Mansour aus Israel für sich entdeckt und hat ihn prompt auf eine Plattenbank gesigned. Das ist der fantastische Marcello Vasami auf Plattenbank with a free play. Loopmaster von Gadi Mitra. Das Stück heisst Mother Earth und das ist auch brandneu auf Plattenbank Music, das Label von Guy Mansour. Hintergrundinfos zu der heutigen Sendung. Die ganze Sendung als Podcast zum Downloaden oder als Stream findest du auf srf.ch/mentlix. Selbstverständlich findest du dort auch eine Playliste von diesen Tracks, die ich bis jetzt gespielt habe und die dort noch laufen werden, will ich, weil sie selber noch nicht, ich stelle wieder etwas zusammen. Na ja gut, wie halt die letzten 18 Jahre auch. Massive. Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. sechs Wochen Techno- und Hausabstinenz. So ist es zumindest mir gegangen. Wobei, ich habe meine Ferien sehr, sehr genossen. Leider habe ich letztes Wochenende nicht an dieser offensichtlich sehr phänomenalen Street Parade dabei sein. Ich bin da immer noch fortgesehen, aber ich habe jetzt diese Woche noch mal so die paar Highlights-Sets nachträglich hineingezogen, und zwar auf den Videostreams. Hey, und Yoris Vaughn, einer von den Headliner auf dem Mainstage am Opera. Heieiei, was für ein Sound, was für eine Energie, was für ein Trance und vor allem was für ein Groove. Sehr, sehr empfehlenswert. Gut. Ich könnte jetzt sagen, so der eine oder andere Track wirst du natürlich aus den letzten sechs Monaten Mental Existential Tunes kennen, aber zieh das auf jeden Fall rein. Hey, ich freue mich, dass ich wieder da bin und dass du vor allem mitreisest. Meine erste Sendung nach der Sommerpause, und zwar Home Sweet Home. Hintergrundinfos bekommst du auf srf.ch/mentalx. Selbstverständlich kannst du die Sendung auch gerade dort downloaden und natürlich via SRF Virus App und gratis als Podcast auf iTunes. Home, a Sweet Home. Erste Sendung nach der Sommerpause. Eineinhalb Monate bin ich jetzt weg gewesen. Jetzt gibt es natürlich wieder jeden Freitag zum elektronische Clubmusik und es hat sich ja einiges angesammelt. Aber wirklich Tunes über Tunes. Da haben wir zum Beispiel was aus wo kommt er her? Ich glaube aus Belgrad, genau. Jelly von den Babys mit seiner kommenden Scheibe Servant dürfte dann so in ein oder zwei Wochen rauskommen. Und gerade nach der stellt die neue Barry Jamison vor. Der wiederum ist langjähriger Co-Produzent von Sascha und hat in den 90er Jahren als Evolution mit Tracks wie zum Beispiel Walking on Fire einen riesigen Erfolg gehabt. Sein anderer oder sein Herzensprojekt, wie er selber sagt, ist ein Mono Electric Orchestra. Und da ist eine brandneue Scheibe vor zwei Wochen auf Bedrock rausgekommen. Die hörst du gerade als nächstes. Excessive fear. was Sascha Eskes. Naja, okay. Der Sascha, der jetzt gerade wieder im Moment unterwegs ist oder nach seiner intellektuellen Soundphase, so der Sascha aus 2001. Wobei eben Sascha und Digwit touren ja zurzeit wieder gemeinsam als Northern Exposure Rings und der Erdball und ihre Sets, zum Beispiel im Privileged in Ibiza, sind ja wirklich jeden Dienstag zu oben komplett ausverkauft. Gut, sie machen auch wirklich einen unglaublichen Sound, eben genau der da. Gut ins Sektor Progressive House oder Schublade reinzustopfen oder auch vielleicht sogar noch ein bisschen Deep Trance. Six Years Will, es ist fantastisch. Ultraverse mit Euphoria im Monnier Remix. Ihr wisst jetzt ja sicher, wie ich das halte mit einem Klassiker. Wenn ein Track so richtig, also wirklich richtig, richtig, richtig gut wird und er mutiert wirklich so zum Club-Hit oder zum Club-Monster, der auch nach über 25 Jahren noch funktioniert, muss man sich wirklich fragen, oder ist die Frage durchaus berechtigt, dürfte man da remixen? Ich sage einfach mal konsequent nein, weil besser als Original kann es eigentlich kaum rauskommen. Es sei denn, der Produzent, der den Remix macht, ist ebenfalls sehr lange im Business und geht ganz behutsam an. Wie zum Beispiel der dritte Raum. Er hat tatsächlich die 1992er Nummer Transform. Transformation Remix. Transform ist ein Projekt von Tommy Eckhart gesehen, bekannt natürlich unter anderem als Perry & Rhodan oder auch Zweiraumwohnung. 1992 ist das wirklich so der Auftakt zu Progressive House Music und der deutschen Trance-Szene. Danach hat ja dann auch gerade MFS aus Berlin angefangen mit ihrer Musik und das ist wirklich ein Meilenstein vor der neuen Elektronika. Transform, Transformation, immer fantastischer, wundervoller Remake von Der dritte Raum. This is Massive. Compilation von der Oliver Koletzki auf seinem alterwürdigen Stil von Talent Label gerade released hat und bam, macht da einen Sound. Sehr melodischer Techno, stellenweise sehr raving oder auch schon ein bisschen in Richtung klassischem Trance-Sound, genau wie das auf Stil von Talent ist der Marius Treasure mit Stasis. jedenfalls äußerst psychedelisch, genauso wie der Name. Und auch einer von meinen Essential Tunes vom heutigen Oben. Und zwar Paco Wachi. Produziert haben sie Luca Brancaccio und The Art of Trance. Und als langjähriger Zuhörer von mir weiß natürlich, was jetzt kommt. Art of Trance. Sehr wahrscheinlich so der Founder of Goa Trance mit seinem Label namens Platypus. Er ist so Simon Barry, wie er mit dem richtigen Namen heisst. Einer von den ersten, der angefangen hat, den Digi Trance äußerst psychedelisch herzurichten. Dann ist es dann weitergegangen via Paul Oakenfold und Sven Bett nach Goa. Und dann hat es irgendwann mal den Stempel weggehabt. Gut, beim heutigen Goa-Sound kann ich leider nur mal zu viel anfangen. Wenn Goa dann richtig psychedelisch. Und zwar genau so. Simon Barry, The Art of Trance, zusammen mit Luke Pancaccio und Paco Wachi auf Platypus. Geil! Hi, this is John Digweed. You're listening to Virus Radio with Mental X. We'll be right back. reduziere alles wirklich auf die wesentlichen Sounds und dann eine ordentliche Portion Space drauf. Dann hast du einen richtigen 4 am Morgen Club-Track. Und die zwei, nämlich EANP, die sind Spezialisten in Sachen, ja, so 6 oder 7 AM Music. Und zwar sind das Ezequiel Arias und Nicolas Petraka. Beide kommen aus Buenos Aires und der Gataneo ist sie gerade so ein bisschen am Aufbauen. Zu Recht. Das ist ihre kommende Scheibe No Worries, heisst sie. Und Playlisten findest du gerade nach der Sendung auf srf.ch/mentalx. Dort findest du ebenfalls die heutige Sendung zum Streamen oder auch gratis als Podcast zum Downloaden. Und den Podcast findest du natürlich auf der SRF Virus App und bei iTunes und alles for free. Juhu! Scan terminated. You're not even close to the baseline. Sommerpause. Und irgendwie habe ich jetzt nach 2 Stunden das Gefühl, dass sie gar nicht weg sind. Sehr vertraut. Was haben wir da? Vorher haben wir natürlich Evangelis gehabt mit dem Blade Runner Thema und einem wirklich irre Remix von Massimo Dex. Und jetzt gehen wir nach Griechenland zum Dilmuth K, eine Entdeckung von Nick Warren auf seinem Hope Recordings, und das ist Kilimanjaro. letzte Woche das Motto von der Street Parade gelautet und das war ja ein riesen Erfolg, wie wir es wissen. Gut, das Wetter war phänomenal und natürlich der Sound. Ich kann zwar selber nicht gehen, aber das einzige Set, wo ich gewusst habe, so, okay, die Headliner wie zum Beispiel die Joris Fondi überzeugen und was für ein Sound, was für ein Space und wirklich so Back to the Roots, Trance House vom Besten. Aber dementsprechend sieht es natürlich das Wochenende partytechnisch sehr, sehr spartanisch aus. Gerade mal zwei Veranstaltungen habe ich von morgens oben am Samstag gefunden. Deshalb zünden wir gar nicht erst den SRF Heroes Party Jingle, sondern ich sage es dir gerade so, in Zürich kannst du zum Beispiel in Space Monkey go morgens oben Schweizer Lokalmatador und zwar aus Luzern kommt. Der Keins ist dort live hinter der Table, respektive live hinter seinem Live-Equipment. Gut, macht irgendwie mehr Sinn. In Basel kriegst du aber natürlich auch den feinsten Underground-House-Sound im Nordstern von Rothall. So, Hintergrundinfos zu dieser Sendung, die bekommst du wie gewohnt auf srf.ch/mantelix. Gerade nach der Sendung bekommst du einen Podcast zum Downloaden, Playlisten zum Anschauen, was denn da noch mit genau so gelaufen ist. Und die heutige Sendung kannst du auch auf iTunes gratis downloaden. Check's aus. aus Zürich gehört zu den Hive-DJs und sie gehört auch zu den DJs, wo wir sie frischen Wind in den Club reinbringen. Weg von dem klassischen House-Sound, sondern mehr richtig oder in Richtung Space und Trance-House. Du kannst es auch Melodic Techno oder Progressive House nennen, wie auch immer. Sie hat ein paar wirklich gute Scheiben und Remixes am Start zur Zeit, unter anderem auf einen Musiker. Und das ist ein Remix, den Anita gemacht hat, und zwar von Natural Animal. Großartig. Is as close as you and I ever get. You breathe. You breathe. This is as close as you and I ever get. You breathe. You breathe. Every drop of your soul. Massio Plex ist das mit seiner brandneuen Scheibe mit dem Namen Mutant Pulse. So schnell sind 3 Stunden elektronische Musik vorbei. Die heutige Sendung bekommst du online auf srf.ch/mentalx, entweder zum Stream oder als Podcast zum Downloaden. Nächsten Freitag bin ich wie gewohnt ab der 7. wieder dann live im Studio. Würde mich sehr freuen, wenn auch dann wieder einschaltet. Und jetzt sage ich einfach, genieße es Wochenende und komm gut durch die Nacht. Bis dann. Ciao, ciao. Is as close as you and I ever get. You breathe. You breathe.